Erster die Philister versammelten ihre Armeen für den Krieg und zogen nach Socho in Juda. Dort schlugen sie ihr Lager bei Ephes-Damin zwischen Socho und Aseka auf. Zweiter Saul und die israelitischen Soldaten versammelten sich ebenfalls. Sie schlugen ihr Lager im Terebintental auf und bereiteten sich auf den Kampf gegen die Philister vor. Dritter die Philister standen auf einem Berg auf der einen Seite und Israel stand auf dem anderen Berg, so dass das Tal zwischen ihnen lag. Vierter dann trat ein Kämpfer aus den Reihen der Philister hervor. Er hieß Goliath, kam aus Gat und war sehr groß. Fünfter er trug einen Helm aus Bronze auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer, der sehr schwer war. Sechster an seinen Beinen hatte er Beinschienen aus Bronze und er trug einen Bronzeschild auf dem Rücken. Siebtes sein Speerschaft war so dick wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres war aus Eisen und sehr schwer. Sein Schildträger ging vor ihm her. Achter Goliath trat vor und rief den israelitischen Reihen zu, warum seid ihr ausgezogen, um euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister, und seid ihr nicht Sauls Diener? Wählt einen Mann aus, der gegen mich kämpft. Neunter, wenn er mit mir kämpfen kann und mich besiegt, dann werden wir eure Diener sein. Aber wenn ich ihn besiege, dann werdet ihr unsere Diener sein und uns dienen müssen. Zehnter der Philister rief weiter, ich habe heute die Reihen Israels verspottet. Schickt mir einen Mann, damit wir kämpfen können. Elfter als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Zwölfter David war der Sohn eines Mannes namens Ise aus Bethlehem in Juda. Ise hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon alt. Dreizehnter die drei ältesten Söhne Ises waren mit Saul in den Krieg gezogen. Sie hießen Eliab, Abinadab und Samma. 14. David war der jüngste Sohn, während seine drei älteren Brüder mit Saul im Krieg waren. 15. David ging aber oft von Saul weg nach Hause, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. 16. der Philister trat jeden Morgen und Abend hervor und stellte sich 40 Tage lang hin. 17. eines Tages sagte Ise zu seinem Sohn David, nimm etwas Röstkorn und 10 Brote für deine Brüder und bringe sie schnell ins Lager. 18. bringe auch einige Käse dem Hauptmann und frage, wie es deinen Brüdern geht. Lass dir ein Zeichen von ihnen geben, dass es ihnen gut geht. 19. Saul, deine Brüder und die ganze israelitische Armee kämpfen nämlich im Terebintental gegen die Philister. 20. Am nächsten Morgen übergab David die Schafe einem anderen Hirten, packte die Sachen und machte sich auf den Weg, wie Ise es befohlen hatte. Als er am Lager ankam, zog das Heer gerade in Schlachtordnung aus, und die Soldaten riefen den Kriegsruf. 21. Israel und die Philister standen sich kampfbereit gegenüber. 22. David legte sein Gepäck ab, gab es dem Gepäckwächter und rannte zur Kampflinie. Als er dort ankam, fragte er seine Brüder, wie es ihnen ging. 23. Während er mit ihnen sprach, kam Goliath, der Philister aus Gat, wieder aus den Reihen der Philister hervor und wiederholte seine Worte, so dass David sie hörte. 24. Als die israelitischen Soldaten den Mann sahen, flohen sie alle vor ihm und hatten große Angst. 25. Ein Israelit rief, habt ihr diesen Mann gesehen, der da kommt? Er kommt, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den wird der König sehr reich machen, ihm seine Tochter zur Frau geben und seine Familie in Israel von Steuern befreien. 26. David fragte die Männer, die neben ihm standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und die Schande von Israel nimmt? Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Armeen des lebendigen Gottes verspotten darf? 27. Die Leute antworteten ihm genau dasselbe, so und so wird dem geschehen, der ihn tötet. 28. Als sein ältester Bruder Eliab hörte, wie David mit den Männern sprach, wurde er sehr wütend auf David und rief, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deinen Hochmut und deine schlechten Absichten, du. Bist nur gekommen, um den Krieg zu sehen. 29. David antwortete, was habe ich denn getan? Es war doch nur eine Frage. 30. Dann wandte er sich von Eliab ab und fragte einen anderen Mann dasselbe. Die Leute antworteten ihm wie zuvor. 31. Als bekannt wurde, was David gesagt hatte, erzählte man es Saul, und Saul ließ David zu sich rufen. 32. David sagte zu Saul, mein Herr, niemand soll den Mut verlieren. Dein Diener wird hingehen und gegen diesen Philister kämpfen. 33. Saul antwortete David, du kannst nicht gegen diesen Philister kämpfen, denn du bist noch ein Junge, und er ist von Jugend an ein Krieger. 34. David sagte zu Saul, dein Diener hat die Schafe seines Vaters gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf aus der Herde wegtrug, 35. dann lief ich ihm nach, schlug ihn und riss das Schaf aus seinem Maul. Wenn er mich angriff, packte ich ihn am Bart und tötete ihn. 36. Dein Diener hat Löwen und Bären getötet. Diesem unbeschnittenen Philister wird es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Armeen des lebendigen Gottes verspottet hat. 37. David fügte hinzu, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Da sagte Saul zu David, geh, und der Herr sei mit dir. 38. Saul zog David seinen eigenen Waffenrock an, setzte ihm einen Bronzehelm auf den Kopf und legte ihm einen Panzer an. 39. David gürtete sein Schwert über den Waffenrock und versuchte zu gehen, aber er sagte, ich habe das noch nie versucht. Deshalb zog er die Rüstung wieder aus. 40. Er nahm seinen Hirtenstab in die Hand, suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bachbett und legte sie in seine Hirtentasche. Dann nahm er seine Schleuder und ging auf den Philister zu. 41. Der Philister kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. 42. Als der Philister David sah, verachtete er ihn, weil David noch ein junger Mann war, mit rötlichem Haar und gutem Aussehen. 43. Der Philister sagte zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und der Philister verfluchte David im Namen seines Gottes. 44. Der Philister rief David zu, komm her, damit ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. 45. David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Schild. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Armeen Israels, den du verspottet hast. 46. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben, damit ich dich töte und dir den Kopf abschlage. Und die Leichen von dir und dem Philister her werde ich heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Welt weiß, dass Israel einen Gott hat. 47. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer rettet. Denn der Kampf gehört dem Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. 48. Als der Philister sich aufmachte und auf David zukam, rannte David schnell auf den Philister zu, in Richtung der Kampflinie. 49. David griff in seine Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn. Der Stein drang in seine Stirn ein, so dass Goliath mit dem Gesicht zur Erde fiel. 50. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein und tötete ihn, obwohl David kein Schwert in der Hand hatte. 51. David rannte hin, stellte sich neben den Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn endgültig. Dann schlug er ihm damit den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. 52. Die Männer von Israel und Juda erhoben den Kriegsruf und verfolgten die Philister bis nach Gath und bis vor die Tore von Ekron. Viele Philister fielen tot auf dem Weg und in den Toren von Gath und Ekron. 53. Danach kehrten die Israeliten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. 54. David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Rüstung legte er in sein eigenes Zelt. 55. Als Saul David auf den Philister zugehen sah, fragte er seinen Heerführer Abner, wessen Sohn ist dieser junge Mann, Abner? Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. 56. Der König sagte, finde heraus, wessen Sohn dieser junge Mann ist. 57. Als David zurückkam, nachdem er den Philister getötet hatte, nahm Abner ihn und führte ihn zu Saul. David hielt immer noch den Kopf des Philisters in der Hand. 58. Saul fragte ihn, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, ich bin der Sohn deines Dieners Isä aus Bethlehem.